Wien 2, Ibsstraße 22. Wohnung von Laser, Glückel und Rally Katz. Unsere Großeltern Eliezer, Laser und Glückel Katz kamen jedes für sich aus Polen nach Wien. Hier heirateten sie im Jahr 1922. Unser Vater Bezalel war ihr erstes Kind und wurde am 12.06.1923 geboren. Seine Schwester Rally, die er sehr liebte, wurde am 20.08.1931 geboren. Wir haben unsere Großeltern und unsere Tante nie kennengelernt. Sie wurden alle im Zweiten Weltkrieg von den Nazis ermordet. Unser Vater war der einzige Überlebende der Familie Katz aus Wien 2, Ibsstraße 22. Wir, die Enkelkinder, haben keine lebendige Erinnerung an sie, nur einige Geschichten, die uns unser Vater erzählte, und ein paar vergilbte Fotos. Dennoch fühlen wir, dass sie Angehörige unserer Familie sind, Angehörige, die wir lieben, deren wir gedenken, denen wir dankbar sind dafür, dass sie uns Leben und Geschichte gegeben haben. Wir bewundern Laser und Glückel dafür, dass sie ihrem 15-jährigen Sohn im Frühsommer 1938 erlaubten, mit Hilfe der zionistischen Organisation Beitar zu fliehen. Die Idee, dass ihr Sohn illegal quer durch Europa reisen sollte, gefiel ihnen gar nicht. Doch sie hatten große Sorge um seine Zukunft und Sicherheit unter dem Naziregime. Unser Vater kam nach Israel und baute sich hier ein Leben auf. Er lebte glücklich, bis er im Alter von 85 Jahren starb. Er hinterließ 3 Kinder, 7 Enkelkinder und 6 Urenkel. Was war das Schicksal der Familie unseres Vaters, die er in der Ibsstraße 22 zurückließ? Laser, der Angestellte in einem Geschäft war, war etwas über 40 Jahre alt, als er irgendwann im Juni 1939 nach Polen deportiert wurde. Niemand hat jemals wieder von ihm gehört. Er wurde in den frühen 60er Jahren für tot erklärt. Glückel lebte weiter in der Ibsstraße 22 gemeinsam mit ihrer 8 Jahre alten Tochter. Sie war eine Hausfrau. Wir wissen nicht, wie sie ihr Kind erhalten konnte, nachdem ihr Mann verschwunden war. Sie und ihre Tochter wurden gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen und wurden in eine Sammelwohnung für Juden in der Novaragasse 40 eingewiesen. Von hier wurde sie am 29.01.1942 zusammen mit ihrer Tochter in ein Konzentrationslager bei Riga in Litauen deportiert. Glückel starb am 9.08.1944 im Konzentrationslager an einer Krankheit. Rally, die geliebte Schwester unseres Vaters, war ein Kind ohne Kindheit. Ihr Bruder ging nach Israel, ihr Vater verschwand ein Jahr später, sie musste die Schule, Freunde und Nachbarn verlassen. Wie unser Vater nach dem Krieg von Verwandten erfuhr, besuchte sie im Konzentrationslager eine improvisierte Schule. Wir wissen nicht, ob sie im Lager noch ihre Bat Mitzwa feiern konnte. Unser Vater hörte, dass sie mit 14 Jahren auch an einer Krankheit starb. Laser, Glückel, Rally, wir denken an euch. Liora Hanoch, Katz, Eliezer Katz, Amiram Katz.